Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 53 mit The Small Faces, The Cubas, Status Quo, The Fleur de Luz, T-Rex, Mutant Banana, Elvin und Philly Joe Jones, Herb Hardesty und Cornelius Tino Coleman, Charles Hungry Williams, Fats Domino, The Treasure Isle All-Stars, Blind Lem Jefferson, Otto Virgil, Muriel Anderson, Eric Turnbull, Ricardo Mondrego und Paco de Lucia, Sharon Tandy und John's Children. We'll be right back. your eyes. They're deeper than time. Say a love that won't rhyme without words. So now I'm not my way. I need help to show me things to say. Just give me your love before my pain's away. Hey, I got the knowledge that I belong to you. Do anything that you want to do. Sing in the song that everyone needs to sing to. The blues ain't so far behind. It's a one girl city and I gotta get you off of my mind. I'm walking down a Harlem street. I see your pretty face on all the people I meet. I find a bar, I'm gonna get stoned. The more I drink, the more I think I'm not alone. I gotta get you off of my back, child. The blues ain't so far behind. It's a one-girl city and I gotta get you off of my mind. Vibrations are burning up my feet. So Die Rockband John's Children existierte von 1966 bis 1968. 1967 war Mark Bolan dort für einige Monate Bandmitglied. Mark Bolan, bekannt durch die Rex. Auf dem von Bolan geschriebenen Desdemona hört man ihn an der Leadgitarre und als zweiten Sänger. Im gleichen Jahr nahm die Small Faces Tin Soldier auf. Interessanterweise ein Top-10-Hit in Großbritannien, Westdeutschland und Österreich. In den USA war die höchste Position gerade mal Platz 73 für die Steve Marriott Ronnie Lane Komposition. Nach zwei bekannten Acts nun eine Band im Bereich zwischen Unerhörtes und Vergessenes, die Kubas, geschrieben K-O-O-B-A-S, kamen genau wie die Beatles aus Liverpool. Sie begleiteten die Beatles auf deren letzten England-Tournee als eine Vorband. Genau wie die Beatles spielten sie auch im Star Club in Hamburg, aber fast genau ein Jahr nach deren letzten Engagement im Dezember 1962, also die Kubas erst im Dezember 1963. Und schließlich landeten sie sogar bei deren Plattenfirma EMI. A Place I Know aus dem Jahre 1966 war die Rückseite vom erfolglosen You Better Make Up Your Mind. 1969 löste sich eine weitere gute Band, nämlich die The Kubas, auf. Eine Band mit Qualität, aber ohne Hits. Status Quo dagegen existierte nicht nur länger, sondern sahnten kommerziell so richtig ab. Pictures of Matchstick Men von 1968 war eine der frühen Hits der Band. Noch ein bisschen unbekannter als The Kubas waren The Fleur de Lis mit One City Girl 1969, dem Jahr ihrer Auflösung. Danach hören wir hörten wir eine sehr bekannte Band, T-Rex, mit Mark Bolan und dem 1971er Hit Jeepster. Vom Beat, der sich zur Rockmusik, die noch mit einem Bein im Rock'n'Roll stand, entwickelt, geht es nach Brasilien zum Trio des Schlagzeugers Mutant Banana Cidade Vazia, die leere Stadt, aufgenommen in den 60er Jahren. Vom brasilianischen Drummer Mutant Banana geht es mal wieder in die USA. Dort trafen sich 1961 bei Atlantic Records zwei Jazz-Schlagzeuger mit dem Nachnamen Jones. Elvin und Philly Joe Jones waren nicht miteinander verwandt. Der Titel, den sie einspielen, wurde Leroy benannt und durch Hank Mobley am Tenorsaxophon, Blue Mitchell an der Trompete, Curtis Fuller an der Posaune, Paul Chambers am Bass und Wynton Kelly am Piano musikalisch unterstützt. Thank you. Viele Schlagzeuger, besonders im Rock'n'Roll und Rhythm and Blues der 50er Jahre, kannte man vom Hören ihrer Musik, namentlich waren sie aber meist unbekannt. Ein gutes Beispiel dafür ist Cornelius Tino Coleman, der so gut wie auf jeder Platte von Fats Domino aus den 50er Jahren zu hören war. 1959 durfte er dann endlich auch mal etwas in den Vordergrund. Mit dem Saxophonisten Herb Hardesty spielte er Beatin' and Blowin' ein. Während in den 50er Jahren Cornelius Tino Coleman die Nummer 1 für Studiotermine betreffend Fats Domino war, war Charles Hungry Williams generell die Nummer 1 für Studiotermine. Beide Schlagzeuger hatten nacheinander mal bei Professor Longhair ihre Karriere begonnen. Im Gegensatz zu Cornelius Tino Coleman nahm Charles Hungry Williams sogar komplett Platten unter seinem Namen auch mit Gesang auf. Aus den 50er Jahren, 1956 glaube ich, So Glad She's Mine. Kein geringerer als Bob Marley sagte einmal über Fats Domino, dass dessen Musik der Grundstein für alle jamaikanische Musik von Ska über Rocksteady bis Reggae sei. Offensichtlich war Bob Marley ein riesen Fats Domino-Fan. Auf Be My Guest kann man den Ska schon erahnen, an den Drums natürlich Cornelius Tino Coleman. Und weil ich Bob Marley natürlich nicht widerspreche, folgen auf Fats Domino The Treasure Isle All-Stars mit Rhythm of the Blues, natürlich aus Jamaika. Yeah. side. Thank you. Blind Lemon Jefferson war im Grunde der erste erfolgreiche Country-Blues-Gitarrist, der sich selbst zum Gesang auf Gitarre begleitete. Das war Ende 1925, Anfang 1926. Die 30er Jahre erlebte Blind Lem Jefferson, der im Dezember 1929 starb, nicht mehr. Die 30er Jahre waren auch von vielen Blues-Gitarristen geprägt, die zum Teil nur ein oder zwei Platten aufnahmen. Ein Beispiel dafür ist Otto Virgil, Little Girl in Rome, 1935 aufgenommen. Man merkt, Otto Virgil ist auch schon von Platten beeinflusst worden. Etwas Charlie Patton ist herauszuhören und auch Booker White. Ab den 30er Jahren beeinflussten auch Blueskünstler außerhalb der Region andere Blueskünstler durch die Schallplatte, durch diese Aufnahmen. Ein gutes Beispiel werde ich dafür in einer der nächsten Sendungen bringen. Da hören wir dann One Dime Blues von Blind Willie McTell aus dem Jahr 1949, aufgenommen in Georgia. Also Blind Willie McTell wird Lemon Jefferson kaum getroffen haben. I'm broken, ain't got a dime. I'm broken, I ain't got a dime. I'm broke, ain't got a dime. Everybody gets it hard sometimes. I was standing on East Cairo Street one day. I was standing on East Cairo Street one day. Standing on East Cairo Street one day. One dime was all I had. Mama, don't treat your daughter mean. That's the meanest woman a man must ever see. You want your friend to be bad like Jesse James. You want your friend to be bad like Jesse James. You want your friend to be bad like Jesse James. You choose to choose highways and special trains. Train must I ride, got the worries blues, and I can't be satisfied. I'm going way, way to way on my mind. Cause you keep me worrying about it all the time. I'm going way, way to way on my mind. I got something to tell you just before I go. It ain't nothing, baby. Turn your lamp down low. I got something to tell you just before I go. I went down the railroad, I looked down the track. Thought about my little good good, come on, easing on back. I went down the railroad, I looked down the track. Yon come my baby, coming down the line. With a headlight just shining like horses all behind. Yon come my baby, coming down the line. Well, I had one good good, and she straight away. I didn't think my baby treat me this way. I didn't think my baby treat me this way. Now if I could holler like some modern jack, I would go on the modern and call my baby back. Now if I could holler like a modern jack. Mama, she called the southern mom. Daddy rolled the blind. He said, baby, you can't quit me. Ain't no need of you trying. He said, baby, you can't quit me. Ain't no need of you trying. Muriel Anderson ist eine US-amerikanische Gitarristin, so um 1960 geboren. Sie spielte eine Titel- oder sie spielt gleich eine Titelmelodie einer Trickfilmserie ein. The Peanuts waren in den 60er und 70er Jahren recht beliebt. Hauptdarsteller war Charlie Brown. 1989 spielte Muriel Anderson diese Titelmelodie in einem Gitarrenarrangement ein. In den späteren Jahren spielte sie dann eine modifizierte Harfengitarre. Was ist eine Harfengitarre, werden sich einige fragen. Im Prinzip eine sechsseitige Gitarre, die aber zusätzliche Basssaiten besitzt, die dann als Leerseiten zwar gezupft, aber nicht gegriffen werden. Man kennt diese Harfengitarren vielleicht aus alten Filmen mit Hans Moser und Paul Hörbiger, Schrammelmusik. Dort kam dieses Instrument zum Einsatz. Zum Einsatz kommt auch der Gitarrist Eric Turnbull. Piskes aus dem Jahre 2006 kommt so etwas spanisch daher. Daher gleich danach ein Titel Moliendo Café aus dem Jahre 1965. Ricardo Modrego und der junge Paco de Lucia. Thank you. Abschluss dieser Folge von Framats musikalisches Fundbüro noch einmal eine Platte von 1967. Sharon Tandy singt die Ruby and the Romantics Nummer von 1962, Our Day Will Come. Begleitet wird sie von The Fleur de Luce. Das war's. Viel Spaß wünscht Frank Matthias. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Just